Text 21. Kritik der Nation. Stefan Kriegert über Antisemitismus und Rassismus als Basisideologien nationaler Vergesellschaftung. Eine Sendung von Café Kritik. Am 1. Oktober hat Stefan Kriegert, Mitglied der aus dem Wiener kritischen Kreis ausgetretenen Gruppe Café Kritik, an der Universität Göttingen einen Vortrag über die Nation und ihren Zusammenhang mit Rassismus und Antisemitismus gehalten. Wir dokumentieren im Folgenden sein Referat. Der naive Humanismus, eine Anschauungsweise, die vom moralistischen Linksradikalismus bis zum Linksliberalismus zu Hause ist, glaubt, überall auf der Welt Menschen und nichts als Menschen sehen zu können. In Wirklichkeit verhält es sich natürlich ganz anders, denn in der bürgerlichen Gesellschaft ist ja niemand einfach nur Mensch oder Individuum, sondern immer bürgerliches Subjekt. Das heißt, die Menschen sind mit all ihren menschlichen Regungen, Empfindungen und Bedürfnissen in dieses Korsett der bürgerlichen Subjektivität gezwängt. Diese bürgerliche Subjektivität wiederum bedeutet, dass sie sowohl Warenmonaden als auch Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sind. Und als solche sind sie stets Nationalstaatsbürger, also Angehörige einer Nation, und als solche nahezu geborene Nationalisten und Nationalistinnen. Damit wäre die Ausgangslage, das Problem, vor dem wir stehen, eigentlich bereits umrissen. Nationalismus, der immer zwangsläufig die Konstruktion von Fremdbildern als Feindbildern beinhaltet, da eben niemand so recht zu sagen weiß, was denn etwa das Deutschsein ausmacht, eben außer, dass es sich von allerlei Undeutschem unterscheidet. Nationalismus ist also keine Einstellung von ein paar Rechtsradikalen, sondern weitgehender Konsens in der bürgerlichen Gesellschaft. Die Unterschiede zwischen dem Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus der sogenannten Rechtsextremen und dem der Gesellschaft, aus der diese erwachsen, sind keine grundsätzlichen. Was nämlich die Rechtsextremen fordern, ist vielmehr eine Radikalisierung dessen, was in der demokratischen Gesellschaft ohnehin alle wollen oder auch wollen müssen. Polemisch könnte man daher durchaus so Rechtsextremisten auch als sowas wie Radikaldemokraten bezeichnen. Besonders deutlich ist das natürlich bezüglich des Nationalismus. Auf einer phänomenologischen Ebene kann man den Nationalismus ganz kurz eigentlich so definieren, dass man sagt, er umfasst jede explizite oder implizite positive Bezugnahme auf eine entweder materiell existente oder ideell vorgestellte, also noch zu errichtende Nation. Damit wird dann natürlich auch ziemlich schnell jede grundsätzliche Unterscheidung, etwa zwischen bösem Nationalismus und fortschrittlichem Patriotismus, hinfällig. Ob also Nazis oder Konservative Deutschland den Deutschen oder ich bin stolz ein Deutscher zu sein grölen, oder ob die Vorsitzende einer linkssozialdemokratischen Partei von unserem Projekt Deutschland spricht und ihre Liebe zur Nation eingesteht, so ist das in gewissem Sinne eben ein gradueller Unterschied, kein prinzipieller. Und wenn Leute, die 1994, um das noch kurz weiterzuführen, für die Partei des demokratischen Sozialismus in den Bundestag einziehen durften, gestehen, dass sie beim Überqueren der ehemaligen Zonengrenze lauthals die deutschen Nationalhymne anstimmen, so lassen sich eben auch graduelle Unterschiede zu den Nationalisten von rechts außen leider nur mehr schwerlich ausmachen. Um zu begreifen, was Nationalismus ist, denke ich, muss man erstmal feststellen, was er sicher nicht ist, beziehungsweise wie er sicher nicht hinreichend begriffen werden kann. In der traditionellen Linken, und zwar sowohl von orthodoxen Parteimarxisten und Marxistinnen, wie auch von undogmatischeren Figuren, also wie beispielsweise den meisten Autonomen, gab es grob gesagt zwei Annäherungsweisen an den Nationalismus, die sich, wie ich denke, jedoch nicht ausschließen, sondern vielmehr ergänzen. Entweder wurde er in bestimmten Ausprägungen als etwas Positives begriffen, das ein Vehikel zur Emanzipation sein sollte, oder, wenn er als etwas Negatives angesehen wurde, hat man ihn, durchaus ganz ähnlich wie auch Antisemitismus oder Rassismus, als eine Ideologie der sogenannten herrschenden Klasse angesehen, die ihn als Instrument bewusst einsetzt, um die sogenannten Beherrschten von ihrer vermeintlich weltgeschichtlichen Mission, also Weltrevolution und so ein Zeug, abzuhalten. Nationalismus als eine objektiv notwendige, wenn auch vielleicht historisch nicht zwangsläufig erforderliche, Basisideologie der Waren produzierenden Moderne zu begreifen, bleibt solch einer Betrachtungsweise natürlich völlig fremd und unverständlich. Wenn ich hier dagegen argumentiere, dass der Nationalismus einfach nur ein Herrschaftsinstrument sei, so heißt das nicht, dass in ihm nicht Momente einer Verschleierung durchaus vorhanden wären. Diese sind aber eben gerade nicht bewusst eingesetzte Manipulationsinstrumente, auch wenn es für sowas natürlich, also für so eine Instrumentalisierung durchaus auch empirische Beispiele sich anführen lassen würden. Der Nationalismus ist eben eine objektive Form des Wahns, der die qua Ökonomie verhängte und qua Politik verwaltete potenzielle Überflüssigkeit der Arbeitskraftbehälter, wie auch die permanente Überflüssigkeit des Menschen als Individuum, zwar verschleiert, aber gleichzeitig ja die Subjekte dazu bringt, nach eben diesem Schleier geradezu zu lechzen. Der Nationalismus ist also eine notwendige Ideologie für all jene, die sich nicht in ein kritisches Verhältnis zu Staat und Kapital setzen. Soll ein Nationalismus als eine Basisideologie begriffen werden, denke ich, muss man zunächst mal fragen, was denn die Nation ist, worin sie also ihren Ursprung hat. Die Nation entsteht zum einen aus der widersprüchlichen Liaison, die Staat und Kapital miteinander angehen, und zum anderen, was aber nichts anderes ist, sondern zu dieser Liaison von Kapital und Staat in unterschiedlichen Ausprägungen immer dazugehört, aus der zugleich zwanghaften wie freiwilligen Integration des Faktors Arbeit in den Staat und damit in die Nation. Um das klarer zu machen, denke ich, muss man sich schrittweise die Konstitution der bürgerlichen Subjektivität ansehen, nämlich die Konstitution der wahren Subjekte im Tausch, die Zwangs- und Selbstobjektivierung als Staatsbürger und Bürgerin und die gleichermaßen ja einerseits folgerichtige und rationale und andererseits aber doch auch durchaus wahnhafte Konstitution des Wahren- und Staatsbürgersubjekts zum Nationalisten. Wobei da natürlich zu berücksichtigen ist, dass so eine Aufteilung analytischen Charakter hat, während natürlich in der Realität, wenn auch nicht zwangsläufig im historischen Prozess, aber eben doch so in der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft, diese Ebenen eher in eins fallen. Die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft beziehen sich bekanntlich in erster Linie als Warenbesitzer aufeinander. Genau das ist die vornehmliche Form der Kommunikation in dieser Gesellschaft. Die Menschen treten sich also als Subjekte gegenüber, die durch den beabsichtigten Tausch bereits auch Rechtssubjekte sein müssen. Der Warentausch erfordert daher von vornherein staatliche Herrschaft, die sich positiv auf das Prinzip des äquivalenten Tauschs bezieht und die gegenseitige Respektierung der Menschen als freie Besitzer der Waren letztinstanzlich durch seine Gewalt garantiert. Genau in diesem ja eigentlich recht simplen, aber gar nicht angenehmen Sachverhalt steckt dann auch schon so ziemlich die ganze Wahrheit des bürgerlichen Schlachtrufs von Freiheit und Gleichheit, der bekanntlich bei der historischen Konstitution der Nation eine entscheidende Rolle gespielt hat. Die im kapitalistischen Produktions- und Tauschprozess angelegte Abstraktion, die dazu führt, dass simple Gebrauchsdinge, die menschliche Bedürfnisse befriedigen können, in der Form von Waren und daher als Werte erscheinen, wäre ja eigentlich folgenlos und bliebe sozusagen eine nur gedankliche Abstraktion, gegen die eigentlich nicht unbedingt viel einzuwenden wäre, da sie ja erstmal niemandem schadet und jenen, die glauben, sie vornehmen zu müssen, offenbar sowas wie ein intellektuelles Vergnügen bereitet. Die im Tausch angelegte Abstraktion gerät aber eben geradezu so etwas, was man durchaus auch in diesem Fall Realabstraktion nennen kann. Und dafür, unabhängig davon, dass diese Realabstraktion im Tauschbank selber angelegt ist, bedarf es der staatlichen Gewalt oder auch einer anderen, wie der mafiotischen oder meinetwegen einer befreiungsnationalistisch bewegten Gewalt. Diese wie auch immer geartete Gewalt garantiert die Warenförmigkeit der Dinge und sanktioniert jeglichen Verstoß gegen das ja auch den meisten Linken heilige Prinzip des gleichen Tauschs. Das Willens- wie Zwangsverhältnis der Warenbesitzer, also der Wunsch und die Notwendigkeit, ihre unterschiedlichen Waren aufeinander zu beziehen, wird zu einem Rechtsverhältnis, dessen deutlicher Ausdruck dann das Geld ist, also das allgemeine Äquivalent, jenes Medium also, das vom Staat gestiftet wird und über das die Kommunikation der Warenmonaden abgewickelt wird. Die bürgerliche Subjektivität, die also Warentausch und Produktion will und wollen muss, muss auch das organisierte Gewaltmonopol wollen, den Staat. Da dieser in Form des Nationalstaats existiert, ist die Verkörperung der Warenmonade sowohl in ihrer bourgeoisen als auch in ihrer proletarischen Ausprägung nur als aktiver Nationalist oder aktive Nationalistin zu haben. Thank you. Wäre es aber durchaus auch falsch, die Nation als sowas wie ein rationales Beiwerk des Warentauschs zu begreifen, also eines Warentauschs, der selber an sich natürlich eine unglaublich irrationale Rationalität aufweist. Die moderne Nation müsste meiner Meinung nach vielmehr als sowas wie ein Selbstläufer begriffen werden, der, einmal in die Welt gesetzt, nicht unmittelbar aus der Wertverwertung heraus erklärt werden kann, sondern vielmehr ein sowohl ergänzendes als ja zum Teil auch konkurrierendes fetischistisches Prinzip zur fetischistischen Wertproduktion und zum Warentausch darstellt. Der Nationalismus setzt sich ja mitunter, gerade auch heute, auch gegen seine eigene Grundlage, also die tendenziell global agierende und expandierende Wertverwertung, gewaltsam durch. Der Nationalismus kann bekanntlich unter anderem aus diesem Grund auch als ein antikapitalistischer daherkommen, ist aber gerade in dieser Ausformung fast immer nur die volksgemeinschaftliche Verteidigung des gerechten Tauschs. Derartiges führt dann gerade auch in der traditionellen Linken zu allerlei Hirngespinsten. Im schlimmsten Fall wird die traditionelle Linke mit den Rechten um die Besetzung der nationalen Frage ringen. Das hat aber nun in den letzten 10 Jahren doch um einiges nachgelassen, auch wenn das nun keineswegs was ist, was völlig verschwunden wäre. Aber ich denke trotzdem, dass das bei Weitem nicht mehr so durchgängig in der Linken vorhanden ist, dieses Bedürfnis mit Rechten um die nationale Frage zu ringen wie sonst. Etwas anderes ist aber nach wie vor natürlich vorhanden in der Linken. Vor allem will die Bewegungslinke nämlich mit den Nazis und anderen um die Beantwortung dessen konkurrieren, was immer als linker Gegenpart, also als emanzipative Antwort auf die vermeintlich von rechts aufgeworfene nationale Frage gehandelt wird. Sie will um die Beantwortung der sozialen Frage konkurrieren. Solch eine Linke weigert sich dabei beharrlich anzuerkennen, dass diese Frage, insbesondere in postnationalsozialistischen Ländern wie Deutschland und Österreich, immer auch schon ein Teil der Antwort ist, nämlich der positive Bezug auf den Staat als imaginierten kollektiven Garanten des Allgemeinwohls des Volkes. Die meisten Linken betrachten den Nationalismus ihrer Klientel in der Regel nämlich, ähnlich wie Rassismus und Antisemitismus und ähnlich wie ich schon angedeutet habe, nur als eine aufoktroyierte Ideologie. Es würde aber vielmehr darum gehen, die Bewusstseinsform der bürgerlichen Subjekte als mehr oder weniger notwendigen Ausdruck der fetischistischen Wertverwertung, also der unbegriffenen Kapitalanhäufung, der nicht verstandenen und sich hinter dem Rücken der Beteiligten und doch durch ihr Handeln durchsetzenden Vergesellschaftung zu dechiffrieren, um davon ausgehend Nationalismus eben nicht als Wahn einiger Nazis, sondern als objektiven Wahn der wertverwertenden Gesellschaft zu kritisieren. Die aus dem Fetischismus der bürgerlichen Produktionsweise resultierende negative Vergesellschaftung bringt die Notwendigkeit einer verdinglichen Darstellung der gesellschaftlichen Beziehungen hervor. Die Herrschaft der abstrakten Wertverwertung erzwingt offenbar die Existenz der Nation als etwas scheinbar Allgemeinem und Wahren. Die Nation dient also als positives Konkretum, auf das sich die Subjekte, die sich ja nicht, wie es in der Alltagssprache beschönigend heißt, als Tauschpartner, sondern vielmehr als Tauschgegner gegenübertreten, auf das sich diese Subjekte also kollektiv beziehen und mit dem sie sich gemeinschaftlich identifizieren können. Das bürgerliche Subjekt ist offensichtlich nicht in der Lage, Identität aus sich selbst zu gewinnen. Seine Bestimmung ist es, verwertbar und herrschaftskompatibel zu sein. Es muss, soll und will sowohl produktiv als auch staatsloyal sein. Gerade Ersteres, also seine Betätigung als produktiv Benutz-, Vernutz- und verwertbarer Kapitalteil, wird ihm aber immer wieder verwehrt. Um die Identität dann dennoch aufrechterhalten zu können, wird es umso loyaler, dient sich vom Kapital verstoßen, umso heftiger dem Souverän an, dem man in letzter Konsequenz das eigene Leben zur Verteidigung der Nation anbietet. Letzteres ist eher eine allgemein theoretische Feststellung, von der ich allerdings denke, dass sie sich ziemlich einfach, zumindest andersweise empirisch untermauern lässt. Man kann ja vor allem in Ostdeutschland, aber durchaus auch in den strukturschwachen Regionen Westdeutschlands oder Österreichs seit Jahren eine Entwicklung bei jugendlichen Männern beobachten, die in etwa mit je arbeitsloser, desto Bundeswehr beschrieben werden kann. Die Identifikation mit der Nation ist dabei, wie ich bereits angedeutet habe, freiwillig und erzwungen zugleich. Die Rekrutierung der Staatsbürger und Bürgerinnen erfolgt, ohne diese nach ihrem Einverständnis zu fragen. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, die heutzutage leider als Selbstverständlichkeit durchgeht. Ihr kennt das im Prinzip alle, kaum ist jemand auf der Welt, noch bevor man seinen ersten Laut von sich gibt, ist man schon für das nationale und staatliche Kollektiv zwangsverpflichtet. In der Regel stimmen die bürgerlichen Subjekte dieser Verpflichtung später aber auch zu, spätestens dann, wenn die eigene Arbeitskraft nicht mehr als produktiv gilt und man seine Rechte daher wenigstens damit legitimieren möchte, dass man doch durchaus im Gegensatz zu den durch die nationalstaatliche Einteilung dieser Welt überhaupt erst fabrizierten Ausländerinnen und Ausländer, dass man eben doch als Zugehöriger zur Nation sein Lebensrecht trotz Unproduktivität noch nicht verwirkt hat. Aber auch ohne solche privaten oder gesellschaftlichen Krisensituationen gilt die Nation und der Staat natürlich als Einrichtung zum Wohle aller, als Garant, je nach Möglichkeit Kapital zu verwerten oder die eigene Arbeitskraft zu verkaufen. Die Krise als Normalzustand der kapitalistischen Produktionsweise ist dabei natürlich nicht zu vernachlässigen, denn ich denke, dass gerade diese Dauerkrise, also diese Krise als Wesen des Kapitals eigentlich, dass es diese Dauerkrise meiner Einschätzung nach letztendlich ist, die die Potenzialität des faschistischen Wahns in jedem noch so humanistisch erzogenen bürgerlichen Nationalstaatssubjekt verankert. Da die Affirmation von Tauschstaat und Nation den Subjekten keinerlei Garantie ihrer produktiven Vernutzung gibt, ihrer produktiven Vernutzung, die eben in der kapitalverwertenden Gesellschaft so ziemlich die einzige Möglichkeit individueller Reproduktion bietet, drängen sie permanent zur Artikulation einer konformistischen Revolte. Ausdruck dieser konformistischen Revolte, die nichts als Einverständnis mit dem Staat suggeriert und auch ist, sind Antisemitismus und Rassismus, die ebenso wie sowas wie Sexismus als Basisideologien des warmproduzierenden und nationalstaatlichen Systems begriffen werden können. Als bekennender Nationalist sieht sich das bürgerliche Subjekt in einem, wie Joachim Brun das einmal, wie ich finde, sehr treffend formuliert hat, in einem permanenten Zwei-Fronten-Krieg gegen die vermeintlich Überwertigen und die, im Sinne der Wertlogik kapitalistischer Produktion, ja im wahrsten Sinne des Wortes, Minderwertigen. Gegen Erstere richtet sich dann der Antisemitismus, gegen Letztere der Rassismus, des keineswegs zwangsläufig faschistischen oder rechtsradikalen, sondern eben durchaus auch des normaldemokratischen, mitunter ebenfalls, wie leider immer wieder feststellbar, des linksradikalen Nationalstaatsbürgers oder der Nationalstaatsbürgerin. Ziemlich lange Zeit ist der Antisemitismus ja nicht als eigenständiges Phänomen wahrgenommen worden. Insbesondere in der linken Literatur ist Antisemitismus oft ja nur als eine besondere Form von Rassismus begriffen worden, dessen Erklärung sich dann eben in der Erklärung des allgemeinen Phänomens Rassismus auch erschöpfte. Ich denke aber, dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass im Bewusstsein der bürgerlichen Warensubjekte Rassismus und Antisemitismus doch durchaus unterschiedliche Plätze einnehmen. Wie gesagt, findet die Abgrenzung gegen die Unterwertigen im Rassismus seinen Ausdruck, wohingegen gegen die Überwertigen sich der Antisemitismus richtet. Tatsächlich wird ja den Opfern des Rassismus in der Regel nicht ihre Überlegenheit vorgeworfen, sondern vielmehr ihre Unterlegenheit. Also nicht gegen ihre Allmacht, sondern eher gegen ihre Ohnmacht wendet sich der Rassismus. Die Rassifizierten erscheinen also dem rassistischen bürgerlichen Subjekt nicht als Verkörperung des Werts, also Wert hier immer verstanden im Sinne der Kritik der politischen Ökonomie, sondern vielmehr als die Verkörperung von Natur. Juden und Jüdinnen hingegen gelten bekanntlich als allmächtig. In ihrer vermeintlichen Abstraktheit beherrschen sie für das antisemitische Bewusstsein die ganze Welt. Ihre Identifikation mit der abstrakten Seite der kapitalistischen Warenwirtschaft, eben mit dem Wert, macht sie zur Personifikation des globalen Prinzips subjektloser Herrschaft. Dabei muss natürlich hervorgehoben werden, dass es sich hier nur um so etwas wie eine allgemeine, begriffliche Bestimmung von Rassismus handelt. Natürlich finden sich auch im rassistischen Bewusstsein Fantasien von einer Allmächtigkeit der Rassifizierten. Also zu denken wäre dabei zum Beispiel an so Vorstellungen von angeblicher sexueller Omnipotenz, die allerdings an der Einschätzung der Opfer des Rassismus als Unterwertige meiner Meinung nach eigentlich nichts ändert und die Reduzierung der Rassifizierten auf die erste Natur eigentlich nur mehr um eine weitere Facette ergänzt. Außerdem glaube ich, dass man selbst diesbezüglich noch einige ganz wichtige Unterschiede zwischen antisemitischen und rassistischen Zuschreibungen durchaus aufzeigen könnte. Also auch wenn es um diesen Bereich von sexueller Omnipotenz und solche Sachen geht. Schwarze, die imaginiert sich, dass so ein rassistisches Bewusstsein in der Regel ja eher so als muskelbepackte Immerkönner, als, weiß ich, Orgasmus-MPs mit endlos langen Genitalien. Und in der Regel kommt dann dazu noch so dieses Bild vom schwarzen Vergewaltiger. Der Jude hingegen fungiert in der antisemitischen Projektion ja eher nicht als Vergewaltiger, sondern, wenn das diese sexuelle Konnotation hat, viel eher als Verführer, als hinterhältiger Verderber, der seine Opfer nicht durch physische Gewalt oder äußerliche Reize ins Elend stürzt, sondern eher durch sowas wie eine Art emotionaler und psychischer Heimtücke. Das entsprechende Bild ist dann eben auch nicht wie im Rassismus gegenüber Schwarzen das vom naturverbundenen, wohlgeformten jungen Kerl, sondern eher jenes vom alten, gekrümmten und geilen Bock. Also man sieht das auch, wenn man sich das etwas konkreter anguckt und nicht nur versucht, so eine allgemeine, etwas abstrakt, vielleicht abstrakt anmutende begriffliche Bestimmung zu machen, dass man selbst da doch ganz deutliche Unterschiede zwischen rassistischen und antisemitischen Zuschreibungen aufzeigen kann. In beiden Fällen, beim Rassismus wie beim Antisemitismus, handelt es sich also um Basisideologien der bürgerlichen Gesellschaft, um fetischistische Reflexionen der kapitalistischen Warenwirtschaft und um Bedrohungsszenarien, die sich die staatsbürgerlichen Warensubjekte halluzinieren. Im Rassismus wenden sie sich gegen ihre Rückführung auf die erste Natur. Im Antisemitismus hingegen imaginieren sie sich ihre Vernichtung durch den überlegenen Geist, durch die Allmacht des Abstrakten, der sie allerdings durch die Vernichtung der wahnhaft personifizierten Abstraktheit durchaus zuvorzukommen gedenken. Die Funktionalität von Rassismus und Antisemitismus für die Aufrechterhaltung von Herrschaft ist, denke ich, ja eigentlich ganz offensichtlich. Es handelt sich dabei aber um sowas wie eine objektive Funktionalität. Im Falle des Rassismus ist sie jedoch weitaus öfter als beim Antisemitismus auch als sowas wie subjektiv intendierte Funktionalität zu beobachten. Gerade in diesem Fall, also bei sowas wie einem bewussten Einsatz des Rassismus als Herrschaftsmittel, relativiert sich dieser Rassismus aber ja an den grundsätzlichen Erfordernissen der Herrschaft, für die er funktionalisiert werden soll. Also das praktische Beispiel für sowas liefert natürlich der demokratische Rassismus und Nationalismus, der Menschen ja ziemlich genau nach den nationalstaatlichen und nationalökonomischen Erfordernissen rassifiziert und die Scheidung in In- und Ausländer und In- und Ausländerinnen Kraft seiner Gewalt überhaupt in die Welt setzt und aufrechterhält. Der Antisemitismus ist hingegen zwar prinzipiell ebenso herrschaftsfunktional, kennt im Zweifelsfall aber keine Relativierung wie die nationalsozialistische Vernichtungspolitik, die sich selbst Zweck genug war und keiner zum Vernichtungsantisemitismus hinzutretenden ökonomischen Rationalität oder Ähnlichem gebraucht hätte, gezeigt hat. In Österreich und der BRD ist es ja nun im offiziellen Sprachgebrauch üblich, den Begriff Rassismus eigentlich gar nicht auf die heutige Zeit anzuwenden. In den postnationalsozialistischen Gesellschaften spricht man ja in der Regel von Ausländerfeindlichkeit oder von Fremdenangst und ist bemüht, den Rassismusbegriff eigentlich für die Nazizeit weitgehend zu reservieren. Dementsprechend werden dann Gegenaktionen meist ja auch nicht als antirassistisch bezeichnet, sondern eher als Aktionen gegen Hass und Gewalt oder eben gegen Ausländerfeindlichkeit begriffen. Insofern markiert auch das Motto von Demonstrationen, wie beispielsweise jener in Wien angesichts der möglichen Regierungsbeteiligung der FPÖ, das hieß keine Koalition mit dem Rassismus, in gewisser Weise eine Wende. Dass nun aber versucht wird, das Kind sozusagen beim Namen zu nennen, hat meiner Einschätzung nach seinen Grund in erster Linie einfach darin, dass grüne Liberale und Sozialdemokraten, teilweise auch Konservative, natürlich wissen, dass man ihnen vielleicht in dem einen oder anderen Fall Ausgrenzung, Intoleranz oder vielleicht auch noch ausländerfeindliche Tendenzen vorhalten mag, aber doch nicht Rassismus. Der sei schließlich bei den Rechtspopulisten von der FPÖ zu Hause und eben nur dort. Es spricht ja auch einiges dafür, den Rassismus der Nazis in seiner Einmaligkeit hervorzuheben. Das heißt dabei nun nicht, dass es in der BRD oder in Österreich nach 1945 keinen Rassismus mehr gegeben hätte. Gerade dieser Begriff der Ausländerfeindlichkeit legt ja nahe, dass alle Ausländer und Ausländerinnen in Österreich oder der BRD gleichermaßen von Diskriminierung, Verfolgung und Gewalt betroffen wären. Was aber ja ganz offenkundig nicht der Fall ist. Der Begriff Rassismus hingegen reflektiert wenigstens, dass meistens ja nur eine Ausgrenzung von Personen stattfindet, die ganz bestimmten von Rassisten und Rassistinnen konstruierten Kulturkreisen zugeordnet werden. Dennoch bleibt es in gewissem Sinne ja durchaus problematisch, den Begriff Rassismus heute im gleichen Sinne zu verwenden, wie er meinetwegen vor 50 Jahren verwendet wurde. Ein Rassismus, der mit Kategorien wie Blut, Untermensch und Rasse argumentiert und aufgrund dieser Kategorien eine Sortierung und Hierarchisierung von Menschen vornimmt, ist heute ja deutlich seltener anzutreffen als noch früher. Das weitgehende Verschwinden des Rassebegriffs bedeutet dann aber eben keineswegs auch das Verschwinden des Rassismus. Offensichtlich ist es gelungen, den Rassismus zumindest teilweise in eine andere Form zu bringen, ihn zu transformieren. Schon seit einigen Jahren wird ja nun auch sowohl in den universitären als auch in linksradikalen Diskussionen versucht, den Veränderungen des Rassismus zumindest theoretisch gerecht zu werden. Da ist dann eben von einem Rassismus ohne Rassen die Rede, also einem Rassismus, der eben nicht mehr biologistisch argumentiert, sondern eher so auf die Unaufhebbarkeit von kulturellen Differenzen abhebt. Da dieser Neorassismus die früher übliche Hierarchisierung von Gruppen, Völkern oder Rassen eben nicht mehr offen propagiert, sondern vorgibt, lediglich auf den aufrecht zu erhaltenden Unterschieden zwischen den verschiedenen Gruppen von Menschen zu bestehen, wird er dann eben als sowas wie ein differenzialistischer Rassismus bezeichnet. Zu Recht ist aber eben auch schon recht früh darauf hingewiesen worden, dass mit der scheinbaren Abkehr von biologistischen Kategorien in Wirklichkeit ja durchaus eine Wiederkehr dieses Biologischen einhergehen könnte oder zumindest eingeleitet werden könnte. Es ist also durchaus vorstellbar und zum Teil heute ja auch schon zu beobachten, dass die gegenwärtig ja doch immer noch vorherrschende Variante eines eher kulturalistisch argumentierenden Rassismus nur so eine Art Übergangsformation auf dem Weg zu einer Renaissance eines biologistischen, also quasi klassischen Rassismus ist. So wichtig nun also diese Diskussion über das Verhältnis von altem Rassismus und Neorassismus sein mag, also offensichtlich tritt meiner Meinung nach aber auch ihre Beschränktheit zutage. Denn diese Diskussionen, die bewegen sich ja weitgehend auf einer fast ausschließlich empirischen Ebene. Also sowas wie eine begriffliche Bestimmung von Rassismus, die eben über eine einfache Definition hinausgeht, wurde in diesen Debatten ja eigentlich nie entwickelt. Was in fast allen Diskussionen zu Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Fremdenangst oder auch Exotismus auffällt, ist ja doch, dass eigentlich der Versuch fehlt, die Genese und Existenz von rassistischem Bewusstsein eben aus der Analyse der wert- und warenförmigen Struktur der bürgerlichen Gesellschaft zu begreifen. Also das, was ich hier zumindest ansatzweise versucht habe zu skizzieren, die Vorstellung, dass der Rassismus ja tatsächlich vorrangig so etwas ist wie eine Biologisierung von real vorhandenen Produktivkraftgefällen, vor allem auch in seiner historischen Genese im Kolonialismus, war Rassismus ja tatsächlich in erster Linie genau das, also eine Naturalisierung von realen gesellschaftlichen, eben nicht natürlichen, sondern gesellschaftlichen Differenzen. Genau diese Vorstellung von Rassismus fehlt meiner Einschätzung nach in diesen Debatten weitgehend. Was heißt das nun aber für die Gegnerschaft zu einer Gesellschaft, die Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus nicht nur hervorbringt, sondern sich unter anderem über sie ja geradezu konstituiert? Eine antinationale Kritik greift die Nation als Bündelung des wertfetischistischen und damit bereits strukturell antisemitischen, rassistischen oder auch sexistischen Bewusstseins an. Nimmt sich eine derartige Kritik selber ernst, ist ihr natürlich auch die bewusstlose Fortsetzung des taktierenden Praktizismus, wie das in der Linken allgemein üblich ist, weitgehend versagt. Und genau darin ist meiner Einschätzung nach auch der Grund zu suchen, warum so eine Kritik nicht selten auf ausgesprochen aggressive Abwehrreaktionen eben auch in der Linken trifft. Zur Nation und zum Nationalismus, oder natürlich auch, aber ich denke, das ist deutlich unstrittiger, zu Rassismus und Antisemitismus, kann es natürlich kein taktisches oder strategisches Verhältnis geben oder, wie gebildetere Bewegungsmarxisten und Marxistinnen dann sagen, ein dialektisches, sondern die Nation kann heute nur Gegenstand der radikalen, auf Abschaffung zielenden Kritik sein. Anders und etwas weniger akademisch gesagt, die Nation, zumal die Deutsche, ist so ziemlich das Hinterletzte und eine Linke, die sich in irgendeiner Form heute positiv auf sie bezieht, wird natürlich kein Jota zu einer Emanzipation, zu einer allgemeinen Emanzipation, also zur befreiten Gesellschaft, beitragen können. Bei dem bisher Ausgeführten handelt es sich also, wie ich auch versucht habe, eingangs zu sagen, eher um den Versuch einer allgemeinen Bestimmung oder einer Annäherung an die Nation, die natürlich noch nicht auf die Besonderheiten nationaler Kollektive Rücksicht genommen hat. Nun ist aber das Problem, dass die Nation natürlich immer nur als Konkrete existiert, ja durchaus mit unterschiedlichen Ausprägungen. Der Unterschied zwischen Staatsbürgernationen und Volkstumsnationen ist so augenscheinlich, dass er natürlich nicht zu vernachlässigen ist. Dennoch, denke ich, muss man, wenn man darüber reden will, zunächst mal klarstellen, dass die Differenzierung zwischen einem Jus soli und einem Jus sanguinis, also zwischen Staatsbürgernationen und Anhängern atavistisch moderner Abstammungsgemeinschaften, keine Depotenzierung antinationaler Kritik bedeuten kann. Sowohl Nationen, die sich auf ein Geburtsrecht berufen, als auch solche, die sich dem Blutsrecht verschrieben haben, sehen sich doch vor das gleiche Problem gestellt. Es muss also von beiden beantwortet werden, wer, wann und warum zur Nation gehört und wer eben nicht. Die Kritik muss meiner Meinung nach natürlich bereits an dieser Fragestellung ansetzen, da doch bereits in ihr, unabhängig von ihrer jeweiligen Beantwortung, die Negation des Menschen als freiem und selbstbestimmten Individuum bereits angelegt ist. Die Konstruktion eines prinzipiellen Gegensatzes zwischen völkischem und republikanischem Nationalismus verbietet sich doch schon allein deswegen, da beide auf dem Prinzip der Exklusivität beruhen und ja auch beruhen müssen. So groß und so wichtig einerseits die konkreten Unterschiede zwischen völkischen und republikanischen Nationen sein mögen und so sehr natürlich auch diese Unterschiede für einzelne Menschen wie für zu Volksgruppen sich selbst kollektivierende oder zwangskollektivierte Menschen durchaus existenzielle Bedeutung haben, so richtig ist es doch andererseits, in der Kritik beide Modelle als zwei verschiedene Ausformungen desselben Prinzips kenntlich zu machen. Die spezifische Form der antideutschen Kritik, welche die von Großdeutschen begangenen Taten eben nicht einfach, wie einige Antinationale das zeitweise durchaus tun, in einem allgemein gehaltenen Antinationalismus verschwinden lassen, reflektiert die spezifisch deutsche Antwort auf die soziale Frage, also den Nationalsozialismus. Auch wenn die Aufhebung des Widerspruchs von Kapital und Arbeit in der Volksgemeinschaft und die Verlängerung eines ja durchaus wertverwertungsimmanenten antikapitalistischen Ressentiments zum Massenmord an Juden und Jüdinnen, also an einem zugleich abstrakten und biologisch konkretisierten inneren wie äußeren Feind, auch wenn das allen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften als Möglichkeit innewohnt, in Deutschland ist genau das Realität geworden. Nationalismus bedeutet natürlich immer ideologische Affirmation von Kapitalproduktivität und Staatsloyalität. Der deutsche Nationalismus impliziert zudem aber Vernichtung von Menschen um der Vernichtung willen, also die in Auschwitz und anderswo praktizierte Übersetzung der irrationalen, nahezu pathologischen Rationalität fetischisierter kapitalistischer Warenproduktion und staatlicher Herrschaft in industriell betriebenen und bürokratisch geplanten Massenmord, der Ausdruck des nicht verwirklichbaren Wunsches ist, die abstrakte Seite des Kapitalverhältnisses abzuschaffen, um das Kapitalverhältnis als solches zu retten. Aufgabe eines antideutschen Antinationalismus, der meiner Meinung nach keineswegs nur ein Anliegen der Linken in der BRD sein sollte, ist es nach wie vor und immer noch, die deutschen Besonderheiten wertförmiger Vergesellschaftung und die ihnen entsprechenden Modifikationen staatlicher Herrschaft vor dem Hintergrund von Auschwitz zu kritisieren und dann eben davon ausgehend die spezifischen Schwierigkeiten eines Linksradikalismus in einem Land mit nationalsozialistischer Vergangenheit zu diskutieren. In der Regel tendieren Nationalstaaten zum völkisch-biologistischen Nationalismus, wenn die ursprüngliche, sich meist ja fortschrittlich gerierende Idee der Nation abgewirtschaftet hat. In Deutschland hingegen stand der völkisch-biologistische Nationalismus schon am Beginn der Konzeption einer deutschen Nation. Abschließend kann man also sagen, sind Nation und Kommunismus ohnehin schon ein Widerspruch, so lässt sich das genaue Gegenteil einer freien Assoziation freier Individuen kaum besser ausdrücken als in dem Begriff Deutschland. In der Nummer 2, 1999 von Zoom, der Vorgängerzeitschrift von Kontext 21, ist von Stefan Kriegert ein Beitrag über Nationalismus und Emanzipation erschienen, der dem eben gehörten Vortrag teilweise zugrunde liegt und auch in der Internetausgabe von Kontext 21 verfügbar ist. Weitere einschlägige Artikel finden sich auch in der Papyrothek der Internetausgabe von Kontext 21. Gestaltung der Sendung: Willi Schott. Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.